Guten Morgen, Elsbeth, hast du gut geruht? Ja, das war ich in jener Nacht. Ich war, naja. Ich wollte dir sagen, dass ich meinen Wald verkaufe. Den in der Räune. Du heiratest den Adaschim und am Schluss. Ich muss mich auch um diese Klinkmann verkaufen, wie du hörst. Ja, ich hab an dich gedacht. Nein, ich meine, ich hab an dich gedacht. Wegen dem Wald. Bist du interessiert? Und solche Wörter wie Liebe verbiete ich mir, dass du sie in den Mund nimmst. Das ist nur ein anderer Ausdruck für Schweinerei. Nein, ich meine nicht die Elsbeth. Nein, ich freue heute nur die Verlobung von der Eva. Kommt doch rüber, da können wir reden. Nicht doch am Telefon. Es sind hauptsächlich Buchen. Die Verlobung ist angesetzt. Und dein Zimmer wird abgeschlossen, richtig danach. Ich sagte hauptsächlich Buchen. Also au revoir, Elsbeth. A tout à l'heure. Warum sind die Gäule auf dem Kleefeld? Gib sie sofort weg! Und warum, frag ich, sind die Gäule im Klee? Weil der Stallmeister was hat mit der Praktikantin und wenn die Gärtnerin. Ich werd recht mit ihr. Nicht mit dem Futtermeister herumleg, wird dich nicht nur 100 Kilo verkaufen dies Jahr. Wie soll sie? Wie? Das richtige Gefühl für meine Tomaten haben. Das ist immer eine kleine Goldgrube gewesen. Ich verbiete diese Liebeleien auf dem Gut. Sie kommen mir zu teuer. Hörst du? Lass es dir gesagt sein mit dem Chauffeur. Ich lass mir nicht das Gut ruinieren. Da setz ich eine Grenze. Ich möchte Herrn Puntina sprechen. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt sprechen lässt. Seine Verlobte wird er schon empfangen, denke ich. Die Verlobung ist angesetzt. Basta! Ich habe ein Schwein schlachten lassen. Das kann ich nicht rückgängig machen. Die Stimme. Das ist kein Wunder, weil es die Stimme von ihrem Verlobten ist. Da liegt eine alte Einladung vor, von Herrn Puntina persönlich, dass wir vier kommen sollen. Wenn die große Verlobung gefeiert wird, der Matti Altonen, was sein Chauffeur ist, kann es bezeugen. So eine Einladung möchte was sein wie der Schnee vom vergangenen Jahr. Ihr möchtet den Herren vorkommen wie vier Wildgänse aus dem Moor sind, die geflohen kommen, wenn die Jäger schon heimgegangen sind. Oje, das klingt nichts nach Willkommen. Meinen's? Ein Kaffee wird abfallen und vielleicht ein Tanz danach. Ich sag nicht unwillkommen. Nur in einer bestimmten Hinsicht seid ihr etwas zu früh. Ich muss schauen, wie ich euch in einem guten Moment einführe unter Absingen der tausendlichen Hühne und mit einer Fahne aus einem Unterrock. Der Bund, der Breite des Herrn Puntina. Zeit sitze mit dem Richter vom Hohen Gericht in Viborg. Dem werd ich sagen, Euer Ehrwürden, da sind vier mittellose Frauen in Ängsten, dass ihr Anspruch verworfen wird. Lange Strecken sind sie auf staubiger Landstraße gewandert, um ihren Bräutigam zu erreichen. Denn in einer Früh ist ein feiner, dicker Herr in einem Holzhaus gekommen. Der hat Ringe gewechselt mit ihnen und sie sich anverlobt. Und jetzt will es vielleicht nicht gewesen sein. Tun sie ihre Pflicht, fällen sie ihren Urteilsspruch. Und ich warn sie, denn wenn's keinen Schutz mehr wären, möcht eines Tages ein hohes Gericht von Viborg mehr geben. Wenn's fertig seid, lasst es mich wissen. Wer ist das? Ihre Bräute, Herr Punkteler, die werden Sie doch kennen. Ich? Ich kenne keine von euch. Als das Pflaumenmus wir aßen, war er lang auf und davon. Aber glaubt uns nie vergessen, wir den schönen jungen Mann. Erkennen Sie uns mindestens jetzt? Und er gelingt an der Schmugglerin in Kurgela. Was wollt ihr? Stumm machen! Herr Punteler, wir haben nur besprochen, wie wir zur Heiterkeit bei der Verlobung beitragen können. Und einen Bund der Bräute des Herrn Punteler gegründet. Warum nicht gleich eine Gewerkschaft? Wo du herumlungerst, weg sowas leicht aus dem Boden. Ich kenn dich, ich kenn die Zeitung, die du liest. Es ist nur zum Spaß und für einen Kaffee vielleicht. Ich kenn eure Späß. Ihr seid gekommen zu erpressen, dass ich euch was mit den Rachen darf. No, no, no. Aber ich werd euch geben. Einen guten Tag wollt ihr euch aus mir machen. Für meine Freundlichkeit. Ich sag euch, geht's vom Gut, bevor ich die Polizei anruf. Wir verstehen. Wissen's, Herr Punkteler. Es wär mehr zur Erinnerung und für die alten Tag gewesen. Ich glaub, ich setz mich direkt nieder auf ihren Hof, dass ich sagen kann. Einmal bin ich gesessen auf Puntila. Ich war eingeladen. Ich braucht nie sagen, dass es nicht auf nem Stuhl war, sondern auf nackten tabasländischen Boden, von dem's in den Schulbüchern heißt. Ihr macht Mühe, aber ihr lohnt die Mühe. Freilich nicht. Wem er die Mühe macht und wem er sie lohnt. Hab ich nicht an ein gebratenes Schwein hingerochen und ein Butterfass gesehen? Und der See und der Berg und die Wolken überm Berg. Teuer ist im Tabas Ländchenvolke. Von der Wälder grüner Freude bis zu Abos Wasserwerk. Und jetzt seht's mich auf. Lasst mich nicht sitzen in der historischen Position. Ihr geht's vom Gut. Gegangen mit den besten Absichten und hab verkündet, dass ein Irrtum gemacht worden ist, dass ich meine einzige Tochter beinahe an eine Heuschrecke verlobt habe und mich jetzt beeilen will, sie an einen Menschen zu verloben. Dem hat die Alttonen einem tüchtigen Chauffeur und Freund von mir. Was glaubt ihr, was ich zur Antwort erhalten hab? Der Minister, den ich für einen gebildeten Menschen gehalten hab, hat mich angesehen wie einen giftigen Pilz und hat nach seinem Wagen gerufen. Die anderen haben ihn natürlich nachgeäfft. Traurig! Wie ein christlicher Märtyrer vor den Löwen vorgekommen und hab mit meiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten und ihm sagen können, dass ich ihn auch für einen Scheißkerl halt. Ich glaube, ich habe in eurem Sinn gesprochen. Herr Puntilla, ich glaube, wir sollten zusammen in die Küche gehen und die Sache bei einer Flasche Punsch durchsprechen. Warum in der Küche? Eure Verlobung ist überhaupt noch nicht gefeiert. Nur die falsche, ein Missgriff. Stellt die Tische zusammen, baut eine Festtafel auf. Wir feiern. Ich möchte was über den Verlobten meiner Tochter sagen. Matti, ich hab dich im Geheimen studiert und mir ein Bild von deinem Charakter gemacht. Wie ich auf dem Balkon gestanden bin, wie ein Nero, und liebe Gehässt weggejagt hab in meiner Verblendung. Ich bin während des ganzen Essens, wie du vielleicht bemerkt hast, still und in mich gekehrt gesessen und hab mir ausgemalt, wie die vier jetzt zu Fuß nach Kurgela zurückklatschen, nachdem sie keinen Schluck Punsch bekommen haben, sondern nur grobe Wort. Ich stell jetzt an dich die Frage: Kannst du mir verzeihen, Matti? Herr Puntila, betrachten Sie als vergessen, aber sagen Sie Ihrer Tochter mit Ihrer ganzen Autorität, dass sie sich nicht mit einem Chauffeur verloben soll. Sehr richtig, sehr richtig, sehr richtig. Leiner, ich wende mich an dich, ob du mich für fähig hältst. Dass es mir nicht ernst ist mit meinem Entschluss. Ich mache Ihnen gern einen Kaffee, Herr Puntila. Lieber Matti, ich bitte dich, mich zu deiner Frau zu machen, damit ich einen Mann verwitzen kann. Und wenn du willst, gehen wir vom Platz weg zu deiner Mutter. Mein Vater hat nichts dagegen. Im Gegenteil, ich begrüße es. Daraus wird nichts, weil der Herr Puntila ein vernünftiger Mensch ist, wenn er wieder er selber ist, morgen früh. Red nicht weiter. Red nicht von dem Puntila, der unser gemeinsamer Feind ist. Dieser Puntila ist heute Nacht in einer Schnapsflasche ersoffen. Der schlechte Mensch. Und jetzt steh ich da, ein Mensch, bin ich geworden. Wenn ich es wage, eine solche Frau heimbringen, damit sie die Wahrheit wissen. Matti, das hättest du nicht sagen sollen. Ich finde auch, du hast immer die Schnur. Die Eva hat ihre Fehler und kann einmal ein bisschen fett werden. Ich rede nicht vom Fettwerden. Ich rede, dass sie keine Frau für einen Chauffeur ist. Das ist meine Meinung. Lachen Sie nicht von einer Eva. Das Lachen wird Ihnen vergehen, wenn meine Mutter Sie ins Examen nimmt. Matti, wir wollen es versuchen. Das ist ein Wort. Wieder, wir machen ein gemütliches Essen und der Matti examiniert die Eva, bis sie blau wird. Bleib sitzen, Fina. Wir haben keine Bedienung. Hol den Hering herein, Eva. Ich spring schon. Vergiss nicht die Butter. Ich begrüße deinen Entschluss, dass du dich selbstständig machen willst und von mir nichts annimmst. Das tät nicht jeder. Ja, du bist es. Ich kenne ihn wieder. Ich hatte seinen Bruder erst gestern gesehen und einen aus seiner Familie vorgestern. Wie oft werden Sie einen essen wollen in der Woche? Dreimal, Matti, wenn es sein muss. Sie werden eine Menge lernen müssen. Meine Mutter, die Gutsköchin war, hat ihn fünfmal die Woche gegeben und die Leiner gibt ihn achtmal. Musik. gekommen. Hering, o Belag des armen Volkes, du Sättiger zu allen Tageszeiten und salziger Schmerz in den Gedärmen. Aus dem Meer bist du gekommen und in die Erde wirst du gehen. In deiner Kraft werden die Fichten Wälder gefällt und die Äcker angesät. Und mit deiner Kraft gehen die Maschinen Gesinde genannt. Dino canne perpetua mobilisin. Hering, du und wenn du nicht wärst, möchten wir anfangen vom Putsch Fleisch verlangen. Und was wird dann aus Finnland? Mir schmeckt's wie eine Delikatesse, weil ich selten esse. Und dann werde ich in der Nacht gerufen, dass ich den Alten von der Station abhole. Und was dann? Das werde ich dir zeigen. Was? Mitten in der Nacht? Wo Mama gerade heimgekommen ist und deinen Schlaf macht, das ist die Hölle. Er kann im Straßengraben seinen Rauscher schlafen. Vor ich meinen Mann hinaus lasse, stecke ich in die Hosen. Das ist gut, das musst du eingestehen. Die Leute zur Nacht schlafen, der Zeit heraus trommeln. Als ob es nicht schon tagsüber genug Schindelerei wäre. Mein Mann kommt heim und fällt mir ins Bett wie ein Toter. Ist das besser? Wäre das eine schöne Leistung? Ich hätte zwar gekündigt, aber wenn du das meiner Mutter vormachst, ist sie gewonnen. Lass sie das! Was ist denn? Wie können Sie sich unterstehen, dorthin zu hauen? Ich fürchte, du bist zu guter Letzt doch noch durchs Examen gefallen. Was ist denn los mit dir? Papa, ich halte es für besser, wenn ich gehe. Du kannst deine Verlobung leider nicht haben. Gute Nacht. Eva! Eva! Matti, ich bin fertig mit ihr. Ich verschaffe ihr einen Mann, einen prachtvollen Menschen und mach sie glücklich, dass sie jeden Morgen aufsteht und sieht wie ein Lerchen. Und sie ist zu fein dazu. Ich verstoß sie. Ich enterb dich, pack deine Fetzen und verschwind aus meinem Haus. Meinst du, ich hab's nicht gemerkt, wie du fast den Attaché genommen hast, nur weil ich dir's befohlen hab? Weil du keinen Charakter hast, du Wisch! Du bist meine Tochter nicht mehr. Du bist meine Tochter nicht mehr. Herr Puttila, Sie sind Ihre nicht mehr mächtig. Lassen Sie mich in Ruhe, predige es in Ihrer Kirche, dass niemand das hört. Puttila, jetzt genug. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das machst du seit 30 Jahren. Du musst dich schon ganz weggewaschen haben. Anna, es ist... Zeit! Ja, geht nur und lasst einen gramgebeugten Vater zurück. Ich verstehe nicht, wie ich zu einer solchen Tochter komme, die ich bei der Sotte mit der Rhein erwischt mit einer diplomatischen Heuschreck. Jede Kuh Magd, könnt ihr sagen, wozu hat der Herrgott einen Hintern geschaffen im Schweiß seines Angesichts? Du hast auch das Maul nicht aufgemacht, wie es gegolten hat, ihr die Unnatur auszutreiben. Mach, dass du rauskommst! Euch, das gesinnt ist noch auf dem Tanzplatz. Es war eine Lied zwischen Füchsin und Hahn, o goldener, liebst du mich auch. Und fein war der Abend, doch dann kam die Früh, kam die Früh, kam die Früh. All seine Federn, das geht auf mich. Ja. Kleiner, ich rühre keinen Tropfen Alkohol mehr an. Ist ein Fluch! Schaff die Flaschen aus dem Briefbankschrank her, alle, mit allem Alkohol, der noch im Haus ist! Ich werd ihn hier und jetzt vernichten! Red nicht von, was sie gekostet haben! Leiner, denk an das Gut! Jawohl, Herr Puntila! Der Altonen soll sofort auch kommen! Der ist mein böser Geist. Guten Morgen, Herr Puntila. Wie ist es mit den Kopfschmerzen? Da ist ja der Saukerl. Halt's Maul! Ich hab meine Absicht damit, dass ich grad dich zusehen lasse. Das erschreckt dich mehr als alles andere. Und jetzt mach ich ernst. Das seht ihr schon daran, dass ich mich nicht mit einem Versprechen begnüg, sondern den ganzen Alkohol tatsächlich vernichte. Jawohl, Herr Puntila, soll ich die Flaschen auf den Hof zerschmeißen? Nein, das mache ich selber, du Gauner. Den schönen Schnaps zu vernichten. Schau uns die Flasche nicht lang an, Herr Puntila. Werfen zum Fenster hinaus. Sehr richtig. Du wirst mich nicht mehr zum Schnapstrinken bringen, Saukerl. Eine echte Liebe zu deiner Arbeit fehlst du nicht, du Parasit. Du bist ein Fall für die Polizei. Ich hab dich überrascht, wie du bei den Weibsbildern von Kurgela Agitation getrieben hast. Du bist ein niederreißendes Element. Herr Puffiner! Lass nur, keine Sorge, ich probiere nur, weil ich meinen unabänderlichen Beschluss feier. Herr Puntila, Sie trinken ja schon wieder. Ich trink? Nennst du das Trinken? Eine Flasche oder zwei? Vernicht die! Zerschmeiß sie! Ich will sie nicht mehr sehen! Und schau mich nicht so an, wie unser Herr den Petrus sich vertrag, kein kleinliches auf einem Wort herumreiten. Der Kerl zieht mich nach unten. Aber ihr möchtet, dass ich versauer hier. Was führ ich denn für ein Leben? Hinaus, hinaus! Ihr Zwerggestalten! Mach die Flasche auf. Zwerggestalten. Du und ich, wir sind anders. Matti, du bist ein Freund und ein Wegweiser auf meinem steilen Pfad. Wie viel gebe ich dir monatlich? 300, Herr Puntilla. Ich erhöhe es auf 350, weil ich mit dir besonders zufrieden bin. Matti, mit dir möchte ich einmal auf den Hartelmer Berg steigen, von wo die berühmte Aussicht ist. Sollen wir den Hartelmer Berg besteigen, Matti? Wir könnten es im Geist tun. Mit ein paar Stühlen könnten wir es machen. Ich mache alles, was Ihnen einfällt, wenn der Tag lang ist. Bau mir einen Berg hin, Matti. Schon dich nicht. Lass nichts unversucht. Nimm die größten Felsbrocken, sonst wird's nie der Hartelmer Berg. Und wir haben keine Aussicht. Es soll alles nach Ihrem Wunsch geschehen, Herr Puntilla. Das weiß ich auch, dass an einen 8-Stunden-Tag nicht gedacht werden kann, wenn Sie einen Berg haben wollen mitten im Tal. Nimm den Stuhl dort, du kriegst den Hartelmer Berg am besten hin, wenn du meine Direktiven folgst. Du möchtest einen Berg hinbauen, der sich nicht rentiert, das merkt ihr. Dir kommt nur drauf an, dass du Arbeit hast. Ich muss sie einem nützlichen Ziel zuleiten. Und jetzt brauche ich einen Weg auf den Berg. Ohne Weg scheiß ich dir auf den Berg. Da siehst du, dass du nicht genügend denkst. So, der Berg ist fertig. Es ist ein Berg mit einem Weg, nicht in so unfertigem Zustand, wie der liebe Gott seine Berg geschaffen hat in der Eile, weil er nur 6 Tage gehabt hat, sodass er noch eine Masseknecht hat schaffen müssen, damit Sie was mit anfangen können, Herr Puntilla. Ich werde mir das Genick brechen. Das können Sie auch auf ebener Erde, wenn ich Sie nicht stütze. Darum nehme ich dich mit, Matti. Sonst würdest du nie das schöne Land sehen, das dich geboren hat. Und ohne das du ein Dreck wärst, sei ihm dankbar. Ich bin ihm bis zum Grab dankbar. Zuerst die Felder und Wiesen, dann der Wald. Mit seinen Fichten, die im Gestein existieren können. nix. Leben. Das wären sozusagen ideale Bedienstete. Wir steigen, Matti. Es geht aufwärts. Lass jetzt alle deine kleinlichen Bekümmerlichkeiten zurück. Und ich tue mein Bestes, Herr Puntila. Ach, du gesegnetes Tavastland. Schnell noch ein Schluck aus der Flasche, dass wir deine ganze Schönheit sehen. Einen Augenblick, wenn das den Berg wieder hinuntersteigt, den Rotwein holen. Himmel als über Tavastland. Ich hab gehört, er ist an anderen Stellen blauer, aber die Wolken gehen feiner hier und ich mag kein anderes Blau. Und wenn ich es haben könnt, lass dir nichts erzählen von anderswo, Matti. Halt dich an das Tavastland. Ich rat dir gut. Jawohl, Herr Puntila. Allein die Seen. Matti, nimm nur ein paar von ihnen und sieh ab von den Fischen, von denen sie voll sind. Nimm nur den Anblick von den Seen am Morgen. Und es ist genug, dass du nicht weg willst, sonst möchtest du ich verzehren in der Fremde und dahin siechen aus Sehnsucht. Gut, ich nehm nur den Anblick. Ich riech frisches Holz, du auch? Überhaupt die Gerüche, das ist ein eigenes Kapitel. Die Beeren zum Beispiel, nach'm Regen. Wo gibt's überhaupt so eine Aussicht? Nirgends, Herr Puntila. Ich mag sie am liebsten, wo sie schon ganz verschwimmt. Das ist, wie wenn man in der Liebe in gewissen Augenblicken die Augen zu drückt und es verschwimmt. Ich glaub freilich, diese Art Liebe gibt's auch nur im Tag. Wir haben Höhlen gehabt an meinem Geburtsort, mit Steinen davor, rund wie Regenkugeln. Seid's hineingekrochen? Wie? Statt die Kühhüten. Schau, ich sehe welche. Da schwimmen's übern See. Ich sehe sie. Es müssen 50 Stück sein. Mindestens 60. Da fährt der Zug. Wenn ich scharf hinhöre, höre ich die Milchkannen scheppern. Wenn sehr scharf hinhöre. Und jetzt, was siehst du links? Ja, was sehe ich? No, Felder, Felder siehst du, soweit dein Auge reicht. Sing mit. Und die Wellen der lieblichen Rheine, sie küssen den schneeweißen Sand. Jesus! Sie haben die ganze Bibliothek demoliert. Wir stehen oben auf den Hadelmannberg und genießen die Runze. Mitsingen habt ihr keine Vaterlandsliebe? Und die Wellen der lieblichen Rheine, sie küssen den schneeweißen Sand. Das Land, gesegnetes, mit seinem Himmel, seinem Seen, seinem Volk und seinen Wäldern. Sag, dass dir das Herz aufgeht, wenn du das siehst. Das Herz geht mir auf, wenn ich ihre Wälder sehe, Herr Puntila. Und das Abschied ist nun da. Gab dich wohl, Herr Puntila. Der Schlimmste bist du nicht, den ich getroffen. Denn du bist fast ein Mensch, wenn du besoffen. Der Freundschaftbund kann freilich nicht bestehen. Der Rausch verflieht. Der Alltag fragt, wer, wen. Und wenn man sich auf eine Träne fischt, weil sich das Wasser mit dem Öl nicht mischt, es hilft nichts und ist auch die Träne nicht wert. Es wird Zeit, dass dir dein Knecht den Rücken kehrt.